Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Vor diesem Schritt habe ich schreckliche Angst. Seid ihr momentan in einer Lebenssituation, wo ihr ja kurz davor seid, etwas tun zu müssen oder tun zu sollen? Und es fehlt eben jetzt noch ein Schritt und ihr sagt, ich habe irrsinnige Angst vor diesem Schritt, weil ich nicht weiß, was dann passiert oder weil ich nicht weiß, wie ich dann mit der Situation umgehen soll. Oder wie auch immer. Wenn ihr in einer solchen Lage derzeit sein solltet und Lust habt, mit mir zu reden, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Erster Anrufer, Anruferin heute Nacht ist die Katja und Katja ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Katja. Ja. Du hast auch vor einem großen Schritt Angst, der ansteht. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so als Problem sehen kann, aber ich habe seit ungefähr 2 Monaten gehe ich in die Krankengymnastik und ich habe mich also in den verliebt, in den Krankengymnast. Ach so. Ja, und das Problem ist halt... Wie schnell ging das? Direkt am Anfang, beim ersten Tag, dass du reinkamst und sagst, boah. Nee, so das ist nach 4 Wochen. Nach 4 Wochen. Ungefähr, okay. Ja. Und das Problem ist halt, wenn ich ihm jetzt was sagen würde... Ja. Ist es wahrscheinlich so, dass er sagt, dann müsste ich mir vielleicht einen anderen Krankengymnast suchen. Könnte passieren, ja. Ja, und das will ich natürlich auch nicht. Und nur ich gehe ja 3-mal die Woche hin, ja. Am liebsten würdest du natürlich 4-mal die Woche hingehen. 5-mal natürlich. 5-mal, na klar, ja. Ja, und... Wie alt ist er denn? Ich denke mal Mitte 40. Mitte 40, sieht er gut aus? Naja gut, das ist Geschmackssache. Also so ein Reiser ist er nett. Aber für dich ist es ein Reiser. Er hat was, ja. Ja. Weißt du denn was über seine Hintergründe, Verhältnisse? Ist er Familienvater? Ist er verheiratet? Er hat eine Frau. Er hat eine Frau, das weißt du. Ja. Und sie ist auch da mit in der Praxis dabei. Ach, die ist mit dabei? Ja. Sogar. Aber die ist nicht in der Gruppe, in der du da bist? Nein, das ist auch einzeln. Also wir sind auch oft genug allein. Und dadurch, dass ich halt das Gefühl habe, dass er auch mit mir flirtet. Ja. Ja. Aber das Gefühl kann man sich auch leicht einreden, ne? Wenn jemand einfach freundlich und nett ist, muss das nicht unbedingt flirten bedeuten. Und muss schon gar nicht bedeuten, dass der scharf auf dich ist. Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass er eine gewisse Körpernähe sucht. Warum hast du das Gefühl? Ja, halt bei gewissen Übungen, sage ich jetzt mal, kommt das doch ein bisschen näher als normal, denke ich. Ist das denn, ich habe gerade vorausgesetzt, das ist eine Gruppe. Ist das eine Gruppe? Oder? Nein. Ach, das ist eine Einzeltherapie quasi. Ja, da sind zwar vielleicht immer so im Durchschnitt zwischen 1 und 5 Leute da, aber der hat mehrere Räume. Ach so, das heißt, er ist mit dir unter Umständen ab und zu ganz alleine. Ja. Was natürlich eine heiße Situation ist. Er knetet dir den Rücken, knickt dir die Beine und massiert die Unterschenkel oder irgend sowas, ne? So ungefähr. Und während er dich dann berührt und immer intensiver berührt, desto wibbeliger wirst du. Ja. Du Armes. Ja, und das Problem ist halt wirklich, ich habe jetzt noch ein paar Sitzungen vor mir. Ja. Und ich möchte es auch nicht missen, weil er wirklich gut ist. Ja. Ja, und ich habe halt wirklich, ich würde ihn gerne ansprechen. Ja, dann tu es. Dann tu es. Sei ganz frei und frank und tu es. Ja, und wenn ich dann einen Korb kriege oder wenn er sagt, ich muss woanders hin? Ich vermute mal, dass der das wahrscheinlich schon oft erlebt hat in seiner Arbeit, dass die Mädels sich dann in ihn verlieben, wenn er schon eine gewisse Ausstrahlung hat oder anziehend wirkt auf Frauen, wird ihm das nichts Neues sein. Ja, aber was ich jetzt so mitkriege, bin ich eigentlich so der einzigste Junge. Die einzige Junge? Die einzigste junge Frau, die da eigentlich so ist, weil ansonsten sind es wirklich mehr Rentner oder ältere Frauen. Ach so, und dann meinst du, könntest du gewisse Chancen haben? Ja. Bildest du dir so ein? Bild ich mir ein, ja. Warum hast du dich denn nur in den verknallt? Ja, er ist braun gebrannt, er hat eine gute Figur und er ist halt ein sehr netter Mensch. Mhm. Gut, aber wenn man so diese Kriterien nimmt, da gibt es dann doch noch vielleicht 1-2 andere Leute, ne, die braun gebrannt sind und nette Menschen sind und so weiter. Ja, aber das ist halt immer so schwierig. Ich gehe da jetzt zum Beispiel morgen wieder hin, ja, und überlege mir jedes Mal, sprichst du ihn jetzt endlich an und... Sag mal, Katja, sag mal, wie lange dauert diese Therapie noch? 5 Wochen. 5 Wochen. Wie wärst du mit folgender Variante? oder Überlegung. Du bist tapfer die nächsten 5 Wochen und beobachtest mal einfach deine Gefühle. Lässt dich gut behandeln von ihm. Du sagst, dass er ein guter Trainer ist, ein guter Gymnastiklehrer ist, Therapeut ist. Und dann, wenn die Zeit vorbei ist, wenn du nicht mehr in die Praxis musst, wo nur eben auch noch die Ehefrau ist, was ja besonders pikant ist, dann sagst du es ihm in der letzten Sitzung. Aha. Ja gut, dann kann ich. Wer lacht denn da im Hintergrund immer so frech? Das ist meine Freundin, die mir dazu geraten hat, anzurufen. Ah, ich grüße die Freundin. Gut. Das ist ja schön. Das wäre doch vielleicht eine ganz saubere Lösung. So bringst du so viel Bewegung da in diese Praxis rein und alles ist irgendwie kompliziert und unangenehm. Aber wenn du es am letzten Tag sagst, ist es doch okay. Das wäre okay, ja. Ne? Gut. Du bist ja eine gestandene Frau von 28, die hält das ja aus mal ein paar Wochen noch. Ja, leicht gesagt, ne? Wie lange bist du solo schon, Katja? Bitte? Wie lange bist du denn schon solo? Ich habe einen Freund. Du hast einen Freund? Das sagt sie mir jetzt am Ende des Gesprächs. Jetzt wird es ja immer noch doller. Du bist in festen Händen? Ja. Ja, wie kommt das denn das Ganze jetzt, dass du dich jetzt verknallt hast? Ja, da mein Freund halt sehr wenig Zeit für mich hat. Also er ist selbstständig und ist kaum da. Ja. Ich sehe ihn also vielleicht mal alle 2 Wochen. Ja. Und das geht schon seit 4 Jahren so. Hast du ihm das denn mal gesagt, dass du unzufrieden bist? So in dieser Beziehung und in der Art und Weise, wie ihr euer Leben organisiert? Ja, aber er sagt halt, er kann es nicht ändern, das ist halt sein Job, ne? Weiß er denn, dass du letztendlich da sehr unglücklich drüber bist? Ja, ich mache ihm auch Anspielungen mit dem Krankengymnast oben. Ach so. Kann das aber auch sein, dass du deinen Freund einfach ein bisschen scharf machen möchtest mit dieser Krankengymnast? Nee, das nicht. Nee. Das nicht. Also, das ist natürlich jetzt noch eine neue Sachlage, ne? Dass du einen Freund hast. Da bin ich natürlich jetzt gleich ganz anderer Auffassung. Ich finde ja erstmal, dass du deine Beziehung in Ordnung bringen solltest, bevor du auf Abwege gehst und dich in andere Richtung orientierst. Ja, ich weiß auch nicht, ob das von mir vielleicht einfach nur der Reiz ist oder auszuprobieren, ob ich für andere attraktiv wäre. Ja, vielleicht ist das so. Wenn du es selbst so überlegst, ist da mit Sicherheit irgendwas dran. Also, ich würde dir wirklich raten, das geht jetzt aber weg, ganz von dem Therapeuten ganz weg, dass du mehr Druck deinem Freund machst, dass da irgendetwas passiert, damit du da zufriedener bist und damit die Beziehung wieder richtig ins Lot gerät. Hm. Naja, ich warte mal die 5 Wochen ab, mal allgemein, mal gucken, was passiert. Machen wir es genauso. Genau. Liebe Katja, alles Gute. Gut, danke. Wiederhören, tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, vor diesem Schritt habe ich schreckliche Angst. Seid ihr in einer Lebenssituation im Moment, kurz bevor, dass ihr etwas tut oder tun solltet und sagt, ich habe richtig Angst davor. Ich habe Angst, das zu tun. Ich habe Angst vor den Folgen. Ich bin unsicher. Ich habe vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, es zu machen. Wie auch immer. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Nächste Anruferin ist Britta und Britta ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Britta. Hallo. Was ist es bei dir? Wir haben schon mal telefoniert. Und so. Zwar ist das gut 2 Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger her. Ja. Und damals war ich vor dem Schritt, mir ein Magenband legen lassen zu wollen. Ja. Also der Entschluss war gefasst, der Antrag war gestellt. Ja. Und zum OP ist es erst letzten Monat gekommen. Das ist natürlich eine lange Zeit. Und ich wollte eigentlich mal erzählen, wie ich es geschafft habe, in dem Moment vor dem OP, was ja der größte Angstmoment überhaupt war auch, also nicht vor der OP an sich, sondern vor der bevorstehenden Lebensveränderung, die damit zusammenhängt. Also transportieren wir das Thema so ein bisschen in die Vergangenheit, unser Thema. Du hattest vor einem bestimmten Schritt schreckliche Angst. Genau so. Nämlich in diese OP zu gehen und dir das Magenband zu legen. Magenband legen lassen ist eigentlich nicht meine Angst gewesen, sondern das, was daraus denn in meinem Leben sich verändern wird, was das Resultat. Und du hast 2 Jahre gezögert. Nee. Also ich war mir immer sicher, weil ich mir ja über die Konsequenzen eigentlich nicht so ganz im Klaren war. Mhm. Nun bin ich es ja seit 6 Wochen. Mhm. Und der Weg dahin war sehr steinig, weil diese OP ist im Grunde keine Kassenleistung. Das heißt, die Krankenkassen sind nicht verpflichtet, das zu bezahlen. Das heißt, man schreibt einen Antrag, kriegt natürlich eine Ablehnung. Ja. Und einen Widerspruch, bekommt pauschal noch eine Ablehnung. So war es bei dir auch? So war es bei mir auch. Denn und du hast es letztendlich... Dann wird ein Gutachter bestimmt, der befürwortet das zwar, aber die Krankenkasse lehnt es trotzdem ab. Das heißt im Klartext, du hast es auch selbst zahlen müssen? Nein, habe ich nicht. Nicht? Ich muss noch weiter erzählen. Mhm. Ich bin vor einen Widerspruchsausschuss gekommen. Ja. Dort wurde es verhandelt und es wurde trotzdem endgültig abgelehnt und es hieß, also ich könnte dann vor das Sozialgericht gehen. Und ich habe gesagt, so lange kann und will ich nicht warten. Mhm. Mit 160 Kilo hat man nicht mehr viel Zeit, sag ich mal. Mhm. Es kommen Schmerzen dazu, es kommen... Ja, Beziehungsprobleme dazu, es kommen eigene Probleme und es häuft sich einfach. Dann habe ich die Kasse gewechselt, die Krankenkasse gewechselt, weil ich das relativ schnell bewerkstelligen konnte. Dann habe ich einen Neuantrag gestellt, habe wieder eine Ablehnung bekommen, habe wieder einen Widerspruch gestellt und habe dann Glück gehabt. Dann hatte ich nämlich eine Mitarbeiterin, die selbst krank ist, die hat mich besucht, hat mit mir lange gesprochen, hat dann sich für mich eingesetzt, was eine super Sonderausnahme ist. Ja. Also was nicht selbstverständlich ist. Also wir halten fest, das ist wirklich eine Ausnahme und man muss großes Glück haben. Genau. Das ist also so Vorgeschichte der finanziellen Seite. Wie teuer ist denn so eine Operation? Boah, also alles in allem, glaube ich, kostet das Magenband um und bei 2000 Euro, die OP nochmal, aber summa summarum so um die 8000 Euro. Euro. 8.000 Euro. Ja. Naja, ist eine Stange Geld, aber manche eine Schönheitsoperation ist auch so teuer. Jetzt muss ich dich doch nochmal fragen, wie lange du gezögert hast, diesen Schritt zu gehen. Gar nicht, weil es für mich kein... Also das Magenband liegen lassen ist eine Krücke. Aber wenn du sagst, dass wir vor 2 Jahren schon telefoniert haben. Ja. Und also du wolltest das damals machen und hast es jetzt erst gemacht, dann ist das doch seltsam. Nein, ich konnte ja nicht vorher. Wegen der finanziellen Geschichte. Ja, natürlich. Das aus dem Arm. Das war der Grund, weswegen du das verzögert hast. Deswegen die Krankenkassen das verzögert haben, weil sie sagen, es ist keine Kassenleistung. Ja. Wir müssen es nicht bezahlen. Auch wenn die medizinische Indikation vom Gutachter sagt, diese Frau... soll es bekommen. Ja, okay, das Problem war dann ja gelöst. Jetzt hast du es vor 6 Wochen. Und stand ich vor und dann hatte ich diese Bewilligung in der Hand und dann ging es los. Mhm. Also ich hatte echt Angst. Ich hatte Angst und das kann ich heute auch ganz klar definieren, vor der Verantwortung, die Dinge in meinem Leben selbst zu übernehmen, die Verantwortung und die Konsequenzen auch zu tragen. Mhm. Und da ich inzwischen etwas schlauer bin, ich habe ja nun dieses Magenband. Wie lange hast du denn dann überlegt? Und? Gar nicht. Ich habe. Wie gar nicht? Einen Tag also oder, Angst, oder was? Angst kann man generell, für mich ist es nur schlüssig, Angst kann man nur bewältigen oder Angst kann man nur bekämpfen, indem man durchgeht. Gut, also dennoch die Frage, du hast das grüne Licht von der Krankenkasse bekommen. Ja. Wann hast du gesagt, ich lasse mich operieren? Sofort am gleichen Tag? Ja, natürlich habe ich gesagt, hurra, es ist durch, ich kann jetzt. Mhm. Aber irgendwie habe ich hintenrum gedacht, oh scheiße, jetzt wird's eng. Daher meine Frage, wie lange hast du überlegt? Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht entscheiden zwischen so bleiben. Ja, nein, die Frage ist doch ganz einfach. Britta, hast du an dem gleichen Tag gesagt, ja, ich lasse es machen, oder hast du noch eine Woche oder 2 Tage überlegt? Ja, es kann sein, ich habe eine Woche überlegt. Na also, das war doch die Antwort. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es so, soll ich jetzt doch... Nun hast du es machen lassen. Ich habe es machen lassen. Du bist seit 6 Wochen mit Magenband versehen. Ja. Erklär doch nochmal ganz kurz für die Leute, die nicht so ganz eingeweiht sind, was heißt das eigentlich Magenband? Also Magenband ist ein Silikonring, der mit Endoskopietechnik, also es werden so kleine Löcher geschnitten im Bauch, und er wird dann eben von außen eingebracht, also es wird nicht ein großer Schnitt gemacht, sondern es wird so kleine Zugänge gemacht, dann wird das um den oberen Teil des Magens gelegt. Also der Magen ist so eine Art langer Dudelsack, kann man sich so vorstellen von der Form her, und der Luftbehälter davon wird also im oberen Drittel einmal abgebunden und da von diesem Band, das ist innen hohl, da geht so ein kleiner Schlauch unter die Haut und dort ist eine Art, wenn man sagt Port dazu, im Grunde so eine Art Membran, wo man von außen durch die Bauchhaut mit einer Nadel reinsticht und Kochsalzlösung, also im Grunde blutähnliche Flüssigkeit, also Kochsalz ist ja... Also ganz, ganz profan ausgedrückt, der Magen wird einfach etwas abgebunden, damit er verkleinert wird. Ja, ohne OP am Magen. Damit da nicht so viel, und der Rest, der abgebunden wird, bleibt auch in dir drin, da wird nichts weggeschnitten oder so etwas. Nein, wird nichts weggeschnitten. Also eine relativ kleine Operation. Richtig, ne? Also da wird nicht so groß der Magen, der Bauch aufgeschnitten und nichts. Und das obere Volumen beträgt ungefähr 25 Milliliter. Das muss man sich mal vorstellen, das ist enorm wenig. Mhm. Ich habe auch keinen vergrößerten Magen. Also mein Magen ist ein ganz normaler Magen. Und wie groß ist der Magen jetzt nach der Abbindung? Also ich kann ungefähr, also volumentechnisch sagen, es passt theoretisch ein halbes Brötchen rein. Aber damit klein. Geht es mir ziemlich schlecht. So ja. klein? Ja, so klein. Also das heißt ja eigentlich, dass die meiste, das heißt ja, dass der meiste Teil des Magens irgendwie weggeblieben ja. ist, ne? Ja, also oben ist eben ein Vormagen und die Nerven, die sagen, hallo, satt, die sind oben am Mageneingang. Also ein halbes Brötchen, das ist ja nur wirklich enorm wenig. Ja, das ist echt wenig. 160 Kilo hast du vorher gewogen. Ja, ich hatte jetzt schon 20 Kilo runter. Nach 6 Wochen 20 Kilo runter. Das ist ja eigentlich eine gute Leistung, ne? Darauf kommt es mir aber gar nicht an. Sondern? Ja, das ist die andere Seite der Geschichte. Ich habe parallel etwas anderes angefangen und muss sagen, das greift an dem Problem Esssucht. Ich habe nämlich Esssucht, greift ganz anders an und das ist eben die Lösung des Knotens eigentlich, also meine Angst. Nur mit Magenband, ich glaube, ich wäre im Moment ziemlich unglücklich. Habe ich also überhaupt nicht verstanden, was du mir gesagt hast. Du hast eine Esssucht jetzt. Ja, ich hab schon immer. Aber du kannst doch letztendlich gar keine Esssucht praktizieren, weil er gar nicht mehr reinpasst. Genau. Das heißt, also im Kopf bist du esssüchtig, ja, richtig. Aber der Magen verträgt maximal ein halbes Brötchen, ja, richtig. Was ja minimal ist. Richtig, das heißt, deine gesamten Mahlzeiten sind wie für Spatzen, so kleine Portionen. Ja, richtig. Wie viele kleine, wenig hungrige Gourmet-Damen. Ja, genau, ganz genau. Wie viele Mahlzeiten am Tag nimmst du zu dir? Drei. Das ist ja dann wirklich fast gar nichts. Aber ich trinke halt eben viel. Ja. Also ich soll ja auch 6 Wochen Flüssigkost zu mir nehmen. Ja, das ist jetzt auch die Frage. Kann dieser abgebundene Magen viel Flüssigkeit aufnehmen? Also man muss sich das wirklich vorstellen wie ein Trichter. Das läuft zwischen dem ersten und dem zweiten Magen durch ein kleines Loch. Ach so. Und das ist eben nicht besonders groß. Aber da muss man mit den Getränken eben auch aufpassen. Da kann man auch nicht so viel in sich reinkippen, ne? Nee, also man muss schon langsam. Ja. Was passiert denn, wenn du doch einen Tick zu viel isst? Was passiert dann? Ja, dann kriege ich Schmerzen. Mhm. Und dann also das ist im Grunde dieses Warnsignal, was ich früher nie hatte. Ja. Das wird jetzt aktiviert. Ja. Und dann hört man auf. Und dann muss man aufhören. Dann muss man aufhören. Ist man, also jetzt in deinem Fall ist es ja kompliziert. Eigentlich müsste sich dann ja auch ein Sättigungsgefühl einstellen. Stellt sich auch ein. Aber vom Kopf her hast du noch Gier nach Essen. Nee, das ist ein Irrglaube. Also man muss unterscheiden. Ich habe Suchtmittel, was Eis und Schokolade bedeutet. Mhm. Eis und Schokolade esse ich gar nicht mehr. Mhm. Ich esse auch kein selbstgemachtes Fruchteis oder irgendwie was mit Schokolade zu tun hat. Mhm. Da kann ich gut drauf verzichten. Mhm. Ich kann nicht entweder oder ein bisschen. Mhm. Also es geht nicht nur ein bisschen, es geht nur entweder oder. Mhm. Aber wenn du esssüchtig bist, musst du Nein. Ich regel bestimmte Mechanismen über Essen. Das heißt Bedürfnisse, die ja jeder Mensch hat, wie Liebe, Nähe, Kleidung. Kannst du doch kaum. Da du ja nichts mehr zu dir nehmen kannst. Doch. Nee, der Mechanismus ist anders. Ich habe Bedürfnisse, mein Kopf sagt, oh, es meldet sich ein Bedürfnis an. Mhm. Aber dann wird was falsch gepolt. Dann sagt das nicht, geh zu deinem Mann und geh kuscheln, sondern dann sagt es Hunger. Mhm. Ja, aber du kannst... Ja, ich verstehe, aber du kannst es ja nicht. Habe ich ja immer gegessen. Ja, aber du kannst es ja jetzt nicht mehr. Wie funktioniert das jetzt? Das funktioniert, ich gehe in eine Selbsthilfegruppe. Also um dieses Problem, dieses psychische Problem, was noch da ist oder was jetzt neu gekommen ist, in den Griff zu kriegen. Das ist nicht neu gekommen, das hatte ich schon immer. Das war vorher da. Das heißt, du bereust es, dass du dieses Magenband eingeführt hast? Nein. Es ist eine Krücke. Es ist wie die Krücke für den, der das Bein gebrochen hat. Mhm. Also es hilft mir ein Stück, meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Mhm. Das im Kopf klar zu kriegen, das mache ich auf einer anderen Schiene. Mhm, verstehe. Aber die Esssucht, die werde ich immer behalten. Die es auch gibt, mein Leben lang. Die ist noch nicht im Griff. Die kann ich auch nicht in den Griff kriegen. Doch, die kann man in den Griff kriegen. Ja, es ist so. So wie man eine Alkoholsucht auch in den Griff bekommt durch, und dennoch immer. Genau. Und dennoch immer alkoholsüchtig ist, ja. Und dabei bist du am Arbeiten. Da bin ich in der Selbsthilfegruppe und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich da. Ja. Jemanden hatte, der mir gesagt hat, also hören Sie mal, junge Frau, Sie sind süchtig, nun gehen Sie doch mal dahin. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Ja. Und das ist das 12-Schritte-Programm. Ja. Und wer das kennt, wird sagen, hurra, noch eine Wissende. Ja. Und gut, also, der Schritt, dieser schreckliche Schritt ist unternommen worden, nämlich hin zu dem Magenband. Ja, und ich kann... Das ist eine Krücke für dich. Ja. Aber Krücken sind offenbar sehr wichtig als Unterstützung, wichtig. Ganz genau. Ja, und wenn du jetzt dein 12-Punkte-Programm auch noch in den Griff bekommst, was wir jetzt gar nicht im Einzelnen erörtern wollen, dann hast du es geschafft. Mhm. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Also das 12-Schritte-Programm ist eine Veränderung. Das ist quasi das A-Programm für anonyme Gruppen. Mhm. Und das müssen wir jetzt nicht im Detail erklären. Nein, natürlich nicht, aber das heißt im Grunde nur, dass ich nicht abnehmen will, ja, sondern dass ich mein Leben verändern möchte, meine geistige Gesundheit wiedererlangen. Verstehe, das aber dennoch gehe ich davon aus, dass du auch noch ein bisschen abnehmen möchtest. Das ist der im Grunde angenehme Nebeneffekt, der davon kommt. Wie viel ist so dein Ziel? Was möchtest du gerne erreichen? Also normalgewichtig möchte ich sein. Also 70 Kilo. Richtig. So. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich denke, ich bin auf dem besten Weg. Ich hoffe das. Alles Gute. Danke. Tschüss. Jo, tschüss. René, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo René. Vor diesem Schritt habe ich schreckliche Angst. Das ist das Thema. Vor welchem Schritt hast du schreckliche Angst? Ich habe schreckliche Angst, über etwas zu reden, was ich seit langer, langer Zeit mit mir rumtrage, wo ich erst dieses Jahr gelernt habe, einen Menschen anzuvertrauen. Mhm. Und das ist so schlimm, dass es mir auch sehr schwer fällt, darüber zu sprechen. Also ein Mensch weiß das erst bisher. Es wissen nach dem Mensch einige, ich sag mal zwei, drei mehr, aber es ist halt so, ich habe das Bedürfnis, endlich mal raus zu kommen damit und das hat dich jahrelang beschäftigt, jahrelang belastet? Jahrelang, jahrzehntelang. Ja. Erzähl, was ist es? Was geht's? Ich bin als Kind von einem Priester sexuell missbraucht worden. Von einem Priester in Deutschland? Mhm. Ja. Wie alt warst du da? 11 Jahre. Mhm. 11 Jahre. Von deinem 11. Lebensjahr bis zum? Zum 13. Bis zum 13. Lebensjahr. Ja. Wo hat der Priester das gemacht? In der Kirche. Immer wieder in der Kirche. Wie kam es dazu? Wie hat er dich in die Kirche gelockt? Am Anfang hat er mich nach dem Gottesdienst in ein Gespräch verwickelt und hat halt mich dann gebeten, ob ich nicht nachmittags nochmal hinkommen möchte. Mhm. Er müsste mit mir etwas besprechen und dann bin ich da hingegangen und ich wusste nicht, was Sache ist und ja, und dann fing er mit solchen Sachen an wie dass halt, ob ich denn schon irgendwie aufgeklärt wäre und so, und habe ich beneinen müssen, weil ich das also durch Schule oder durch Eltern nicht hatte, weil ich in einem Heim groß geworden bin, zu Eltern keinen Kontakt habe, also zumindest zur Mutter einen ganz lockeren Kontakt. Mhm. Also mit dieser Thematik hat er dich beim allerersten Mal versucht zu locken. Er hat halt beim ersten Mal gleich so meine Hand genommen und hat sie auf auf seinen Schoß gelegt und hat dann ja und dann immer wieder später auch dann hat er seine Hose halt auch aufgemacht und ich sollte halt dann sein Glied anfassen und lauter solche. Das passierte alles in einer katholischen Kirche, in einer Kirche. In einer Kirche. Wo? In einem hinteren Raum? Nicht in dem Kirchenraum selber, sondern in einem Nebenraum. Ja. Es war so, mein ganzes Leben ist kaputt durch diesen Menschen. Ich krieg nichts mehr auf die Reihe. Wenn du gestattest, stelle ich dir noch einige Fragen, um für mich und für uns auch das Ausmaß dessen deutlich zu machen, was du erlitten hast. Es waren immerhin 2 Jahre deiner Kindheit, vom 11. bis zum 13. Lebensjahr. Wie oft ist das passiert damals? Kann man sagen, einmal in der Woche oder? Zweimal im Monat ungefähr. Zweimal im Monat. Warum bist du dann immer wieder zu diesem Mann gegangen, nachdem du wusstest, was da passiert? Ich hatte überhaupt kein Verständnis dafür, was da mit mir gemacht wird. Mhm. Hat er dir auch kein Gefühl dafür gehabt, was da gemacht wird? Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Freundin und so. Man muss einfach auch ein bisschen mehr wissen. Stell dir vor, du wirst geboren, deine Eltern, also sprich dein Vater ist dir nicht bekannt. Mhm. Die Mutter lässt dich im Krankenhaus zurück. Dann kommst du bis zu dem Tag, bis zum 11. Lebensjahr, warst du in 13 Kinderheimen. Mhm. In 13. Mhm. Du hast keine Bezugsperson. Ich verstehe. Dann kann man das alles überhaupt nicht einordnen und kann das auch nicht. Ich konnte nicht viel einordnen. Hat er dir gedroht, auch wenn du irgendetwas sagst, dass dann irgendwas. Ich kann mich erinnern, Monate später hat er dann, wo ich das nicht mehr wollte, ich weiß nicht, ist es die Natur, die da Nein gesagt hat? Ich habe es nicht mehr gewollt und da hat er mir dann auch gedroht mit zum Beispiel Kommunion. Es stand die Kommunion an, dass ich zur Kommunion soll und hat halt gemeint, dass der liebe Gott mich nicht zur Kommunion lässt. Ich muss sagen, ich bin Christ. Auch also er hat heute noch Christ. Er hat ja damit gedroht, dass der liebe Gott quasi seine Liebe entzieht. Hat er auch noch konkreter gedroht, dass er sagt... Domian, ich hatte nichts anderes wie das ist schwer zu verstehen, in Kinderheimen zu der damaligen Zeit, da hast du nicht mal eigene Kleidung. Mhm. Du hast kein eigenes Spielzeug. Mhm. Wenn dir was Eigenes gehört, dann nur, wenn irgendjemand dir was vorbeigebracht hat. Ich kann den Hintergrund erahnen. Ich wollte darauf hinaus, er hat nicht gedroht, dass er dir etwas antut, wenn du etwas sagst. Am Anfang nicht, später kam es dann auch dazu. Das kam auch dazu. 2 Jahre, vom 11. Jahr bis zum 13. Lebensjahr. Immer wieder passiert, so wie du es gerade beschrieben hast, und immer wieder in der Kirche. Wie weit ging es? Hat dieser Mann dich auch vergewaltigt? Später ja. Also ich sehe es auch so an. Natürlich hat er mich vom ersten Mal an vergewaltigt überwältigt. Natürlich. Im seelischen Sinne ist es natürlich richtig. Ich meinte es ja sogar ganz konkret. Hat er dich zum Analverkehr gezwungen? Ja. Den kleinen Jungen. Den kleinen Jungen. Und der kleine Junge musste diesen Priester befriedigen. Mit seinen Händen, mit seinen Kinderhänden. Ja, auch. Bist du der Einzige gewesen damals, dem das widerfahren ist, soweit du informiert bist? Es war mal ein Gespräch mit anderen Kindern und aus dem Heim und ich weiß von zweien, denen das auch passiert ist. Nun hast du bist jetzt 38 Jahre alt, du sagst, du hast das so lange mit dir herumgetragen, bist für dein Leben verletzt worden durch das, was dieser Mann, dieser Priester dir angetan hat. Wie kommt es, dass du jetzt sprichst oder seit einiger Zeit redest? Also ich habe ungefähr vor 4 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, so geht's nicht weiter. Ich bin in der Gesellschaft total angeeckt. Ich bin im privaten Kreis angeeckt. Ich habe Menschen verletzt, die es gut mit mir gemeint haben, weil ich niemanden an mich ranlassen wollte. Weil du eben so verletzt bist in deiner Seele, an deiner Seele. Und da hast du gesagt, für dich gesagt, es muss etwas sein, es muss etwas geschehen, ich muss nach außen gehen. Diese Menschen, denke ich, sind ja heute immer noch der Meinung, dass ich als Mensch schlecht gewirkt habe. Mhm. Die wissen ja auch gar nicht, warum ich so gewirkt habe. Hast du darüber nachgedacht, René? Ich habe. Ja. Bitte? Nee, bitte? Hast du darüber nachgedacht oder weißt du, ob dieser Priester heute noch in Amt und Würden ist und heute immer noch mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat? Also es war so, dass ich letzte Woche mit der katholischen Kirche gesprochen habe, auch mit einem Justiziar, das ist ein Rechtsanwalt der katholischen Kirche, habe das auch im Mitte Mai bei der Kirche angezeigt, bei der Deutschen Bischofskonferenz und da ist, wie gesagt, das weitergegeben worden und bis an die unterste Stelle, wo das damals passiert ist. Ja, meine Frage war ja jetzt, ob dieser Mann noch in Amt und Würden ist. Und und wie gesagt, da will ich gerade drauf kommen. Mhm. Und dieser Termin, den ich hatte, der wurde natürlich auch genutzt, um Rede-Antwort zu bringen zu dem Thema. Und mir wurde auch gesagt, dass dieser Mensch heute noch eine Gemeinde führt. Und ja, in Amt und Würden ist, wobei ich das nicht verstehen kann. Nur ist persönlich. Heute, nicht heute, sondern im aktuellen Spiegel, ist ein Interview mit Carina Lehmann, genau zu dieser Thematik. In Anbetracht der Thematik in den USA, da gab es ja den Riesenskandal mit den pädophilen Priestern. Und der Kardinal sagt, dass er, so klingt es, dass er sehr offensiv damit umgeht. Dass er sagt, dass nichts vertuscht werden soll, dass die Situation nicht vergleichbar natürlich ist mit der in den, USA, und hat nochmal unterstrichen, dass er diesen Sachen nachgeht. Das ist ja sehr, sehr löblich. Dennoch frage ich dich jetzt, mich wundert es, warum du nur an die katholische Kirche herangegangen bist, warum gehst du nicht auch zur Polizei? Mir wurde gesagt von dem Rechtsanwalt der katholischen Kirche, dass und jetzt muss man wirklich zuhören, ein geringer sexueller Missbrauch nur 3 Jahre Verjährungszeit hat, mhm, und ein schlimmer sexueller Missbrauch 10 Jahre. Mhm. Das muss man sich erstmal vorstellen. Dennoch besteht ja die Gefahr, dass dieser Mann das vielleicht immer noch macht. Und deshalb wäre eine Anzeige doch sicherlich das Richtigste, um der Sache zumindest nachzugehen und zu verhindern, eventuell, dass noch weiteres Unheil geschieht. Richtig. Ich selber kann wegen meiner Sache jetzt von dem deutschen Rechtsstaat nichts mehr erwarten. Aber vielleicht in der Gemeinde, wo er jetzt noch wirkt, dass man da natürlich vielleicht ein Opfer, mhm, findet. Aber das kannst du ja wiederum bewirken, indem du die Polizei alarmierst und indem du zumindest auf deinen... Da wurde mir gedroht, ganz klar. Ich könnte das, was damals passiert ist, ja sowieso nicht beweisen. Von wem wurde dir gedroht? Von der Kirche. Mhm. Wenn dem so ist, wenn... beweisen, und sie würden mich vor Gericht bringen. Und jetzt, Domian, hör bitte zu, was ich zu denen gesagt habe. Mhm. Mein halbes Leben ist kaputt. Es, mhm, ist wirklich kaputt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob mein restliches Leben noch was bringt. Mhm. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Mhm. Ich habe gesagt, dann sollen sie es tun. Mhm. Ich werde nicht schweigen, ich werde reden. Ja. Und ich finde das auch. Ich kann nichts verlieren. Im Gegenteil, ich kann gewinnen, mhm, wenn ich einem einzigen Kind nur helfe, was heute mit dem seinen Händen. Genau, ja, so sehe ich das auch. Und ich finde es auch sehr richtig von dir, dass du redest. Ich finde es auch richtig, dass du hier anrufst. Und ich fände es noch richtiger, wenn du so schnell wie möglich die Polizei benachrichtigst. Wenn das stimmt, was du gerade gesagt hast, dass man dir von Seiten der katholischen Kirche gedroht hat, was wir jetzt natürlich hier nicht nachprüfen können, weil die katholische Kirche nicht hier sitzt und sich nicht zu äußern kann, wäre das sehr, sehr schlimm. Aber es ist wirklich interessant, dass gerade diese Woche der Kardinal dazu Stellung bezogen hat. Und ja, ich respektiere den Kardinal Lehmann sehr. Ich finde, dass das ein sehr seriöser und ernstzunehmender Mann ist. Und ich habe die Hoffnung, dass unter seiner Regie auch dieser Fall sehr ernsthaft behandelt wird und dass es auf keinen Fall irgendeine Drohung von Seiten der katholischen Kirche gibt, sondern dass die katholische Kirche auch dieser Sache nachgehen wird. Man darf das ja auch nicht so verstehen, dass die katholische Kirche ist natürlich riesengroß, mhm, und wenn das einer macht, dann heißt es nicht, dass es viele machen. Nein, natürlich wir wissen nicht, wer es alles macht, aber einer ist wirklich einer zu viel. So sehe ich das auch. Und ich möchte heute Abend auch noch irgendwo die Chance nutzen, in dem Gespräch zu sagen, dass ich ein Buch schreibe über das, was ich erlebt habe. Mhm. Und da wurde mir auch gedroht, dass ich das nicht auf den Markt bringen soll. Mhm. Und dieses Buch wird heißen, Lieber Gott, befreie mich. Mhm. Und das darf ruhig jeder wissen. Und ich, wie gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Und ja, ich denke... Weißt, für mich geht heute eine Tür auf, verstehe mich bitte nicht falsch, aber eine Tür, ja, die ich immer aufstoßen wollte, und ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Und so, deshalb gratuliere ich dir. Es ist noch nicht zu spät, dass du es jetzt und heute und in der letzten Zeit getan hast. Du bist 38 Jahre alt. Es ist schon sehr viel Zeit vergangen und du hast sehr viel gelitten und sehr viel Trauriges erfahren. Aber es besteht noch eine Chance für dich. Narben wirst du behalten, aber es besteht die Chance, dass vielleicht doch noch vieles jetzt aufgearbeitet werden kann, was du so viele Jahre mit dir herumgetragen hast. Ich finde ganz wichtig, das wirst du vielleicht auch wissen, wenn du meine Sendung öfters siehst, ich appelliere immer an die Opfer von sexuellem Missbrauch, dass sie auf jeden Fall auch psychologische Hilfe aufsuchen und in Anspruch nehmen sollten. Denn das schafft man nicht alleine, was man da angetan bekommen hat. Aber die Schwere in meiner Sache ist, also das ist so schlimm. Ich habe mich Jahrzehnte selber geschämt dafür. Ich habe nicht an die Öffentlichkeit, ich habe nicht mal eine Person gehabt, wo ich sagen konnte, dann wollte ich ja vorhin noch sagen, dann gehe ich vor 4 Jahren zum Arzt, erhoffe mir dort Hilfe, gehe in Therapien. Ich habe 2 Therapien gemacht. Mhm. Ich habe es nicht geschafft, in der Therapie zu diesen Therapeuten zu sprechen und denen zu sagen, was mir passiert ist. Das ist wirklich wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt, dass du in einer Therapie dieses, was wahrscheinlich das Wichtigste in deiner Biografie ist, dass du das nicht getraut hast, dich auszusprechen. Ja, aber umso mehr können wir, glaube ich, alle jetzt ermessen, was es bedeutet, dass du hier gesprochen hast. Jetzt kommt aber das Wichtigste, wenn man in einer Therapie ist, und da möchte ich irgendwo auch einen Aufruf machen an die Menschen, die Therapeuten sind. Mhm. Man sollte den Menschen, die zu ihnen kommen, man sollte denen wirklich nicht nur zuhören, sondern man sollte denen auch, ich weiß nicht, ob du es verstehst, einen kleinen Tritt geben. Also gezielt vielleicht auch Fragen in diese Richtung, wenn man etwas vermutet. Es ist so falsch, ich habe das beide Male so erlebt. Lieber René, in beiden Therapien. Jetzt schlage ich Folgendes vor. Wir beenden das Gespräch hier in der Öffentlichkeit. Ich sage nochmal Respekt, dass du gesprochen hast. Appelliere jetzt auch nochmal an dich, dass du dich mit der Polizei in Verbindung setzen solltest. Möglichst schnell. Und möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt in aller Ruhe noch weiterredest. Ja. Das ist die Heide. Und das Verfahren ist immer so, dass du auflegst oder dass die Leute anrufen, auflegen und meine Psychologin ruft dich zurück. Wenn heute jemand in der Situation ist, in der ich damals war, dann möchte ich auch appellieren, bitte, es kann ja sein, dass auch da einer zuhört, bitte, mach was dagegen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr, sehr gut auch rübergekommen durch das, was du gesagt hast und sehr überzeugend vor allen Dingen auch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Du legst jetzt bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Ich danke dir. Auf Wiederhören, René. Alles Gute alles von Herzen. Alles Gute für die Sendung. Ja, dir vor allen Dingen alles Gute. Tschüss. Danke. 1.38 Uhr und 26 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr, 20 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine Themennacht. Das Thema heißt, vor diesem Schritt habe ich schreckliche Angst. Gibt es in eurem Leben jetzt zurzeit eine Situation oder die Situation, dass ihr sagt, ich habe vor diesem Schritt wahnsinnige Angst? Oder ihr könnt es vielleicht auch rückblickend sehen, dass ihr sagt, ich stand mal vor einer Situation und habe wahnsinnige Angst gehabt, diesen Schritt zu machen. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden, frage meine Regie, mit Anna. Und Anna ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Anna. Was ist das bei dir für ein Schritt, vor dem du so Angst hast? Das ist der Schritt vor meinem ersten Mal sozusagen. Vor deinem ersten Mal? Vor der ersten sexuellen Erfahrung. Genau. Erzähl mal so deine Situation. Bist du in einer Freundschaft, in einer Beziehung im Moment? Ja, also ich bin jetzt seit 8 Monaten mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und er gibt mir immer mehr zu verstehen, dass er langsam mal, also er hat auch schon Erfahrung. Wie alt ist dein Freund? Ja, 18. Mhm. Und er möchte auch wohl, aber ja, ich habe da halt trotzdem schon Angst vor. Ja. Wie weit seid ihr denn schon so erotisch gegangen? Wie weit? Also gab es schon Petting, was man so Petting nennt, habt ihr das schon erlebt miteinander? Ja, aber nicht sehr heftig. Also wir schmusen schon und wir lagen auch schon, was, also nicht ganz nackig, ganz nackig. Nein, nicht ganz nackig, aber fast nackig. Ja. Ja. Ich meine, das ist natürlich immer der allerbeste Weg, ne? Dass man sich erst was man so Petting nennt, aneinander zu gewöhnen und die Erfahrung zu machen, dass man den Körper des anderen kennenlernt, dass man ihn fühlen, dass man ihn befühlt und streichelt und dass der andere einem auch sagt, was ihm Spaß macht und du deinem Partner sagst, was du gerne hast. Ja, schon klar, aber irgendwie, also wenn es immer ein bisschen halt, wenn ich halt merke, dass er erregt ist, ja, dann weiche ich eigentlich mehr von seiner Seite, weil das, ich finde, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, doch, aber sag's. Ich finde sein Geschlechtsteil irgendwie ein bisschen eklig. Du findest es eklig? Das heißt, also richtig gesehen hast du es schon. Na, ja, doch. Das hast du es, ja. Also, das, aber nicht jetzt als intim, sondern beim Nacktbaden. Beim Nacktbaden, ach so. Ja, also, du hast ihn irrigiert, nackt noch nicht gesehen. Nee. Nee, das noch nicht. Und du findest allein, wenn du so beim Nacktbaden, findest du sein Geschlechtsteil eklig? Ja, also, wir waren so Mai-Tour und da waren wir an einem See und dann hat er das mit ein paar Freunden gemacht und insgesamt das Männliche jetzt, würde ich mal sagen. Ach so, das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Geschlechtsteil von deinem Freund, sondern generell auf das von Jungs. Ja. Das findest du nicht so ganz attraktiv. Nee. Und schon gar nicht erregend für dich. Nee, nicht wirklich. Mhm. Was findest du denn an deinem Freund erotisch? Was magst du denn? Ja, sonst eigentlich alles. Also den ganzen Körper halt. Also magst du ihn schon gerne anfassen und streicheln? Ja, und, überall, außer da halt. Außer da. Mhm. Und wirst du auch gerne von ihm gestreichelt? Ja. Ja? Doch. Ja. Ich meine, das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang, wenn du sagst, ich mag sonst seinen Körper sehr gerne und streicheln ihn auch sehr gerne. Ich glaube, das Allerbeste ist, wenn man sich, oder wenn Frau, also in deinem Fall, wenn du, Anna, dich da so wirklich ganz allmählich vortastest, dass du auch mal erstmal einfach ausprobierst, auch mal vielleicht seinen Penis zu streicheln. Ist ja nicht so geil, ist ja nicht giftig, also. Nein, ich versuch's ja auch immer, aber ich kann das nicht. Mhm. Also, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Jetzt. Also so richtig versucht hast du es aber noch nicht, ne? Du hast immer so, bist immer so davor zurückgeschreckt vorher. Ja. Ja. Magst du ihn denn gerne küssen, zum Beispiel? Ja, total. Ja, total. Mhm. Und würdest du sagen, dass dich das dann auch erregt, wenn du ihn küsst und wenn er dich so streichelt? Ja. Das schon? Doch. Also es ist schon auch eine erregende Situation für dich? Ja. Ja. Darf ich dich fragen, ob du dich selbst befriedigst? Ja, tue ich nicht. Das tust du nicht? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Brauche ich ja nicht, Hüpfe. Ja, aber ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man selbst so zum eigenen Körper auch ein gutes Empfinden hat und dann, dass man mit dem eigenen Körper auch gut umgehen kann. Ich glaube, dass das auch immer so ein Teil dessen ist, dass man so lockerer wird in jeglicher sexueller Hinsicht. Ich finde es auch nichts Schlimmes. Ich finde das ganz natürlich, wenn man das macht. Ja, gut, aber mein Freund befriedigt mich ja schon. Also er bei mir. Ja. Es ist ja schon so, dass er mich befriedigt, aber ich halt nicht ihn. Hast du denn dann, wenn er das macht, auch einen Orgasmus schon gehabt? Ja. Das hast du schon, ja, ist doch schon mal ganz toll. Das ist ja oft ein Problem für Mädels, die so ein bisschen verspannt sind und nicht so richtig wissen, was sie wollen, dass sie das auch nicht können. Das finde ich schon mal ganz toll. Das heißt, da kannst du dich ja fallen lassen. Ja, doch. Und das macht dir Spaß, ne? Ja. Ich finde, Anna, du solltest mal, auch wenn es dir bisher so ein bisschen, vielleicht ein bisschen unangenehm schien oder gar widerlich, vielleicht ist das Wort übertrieben, doch mal so, einfach mal so ein bisschen versuchen. Du musst da nicht viel machen, einfach mal so ein bisschen streicheln und fragst ihn mal, was er gerne hat, wie du es anfassen sollst oder wo du vielleicht mal so ein bisschen streicheln sollst. Nur so ein bisschen, nur ein kleiner Anfang. Ja, ich meine, wir sind ja schon 8 Monate zusammen und ist ja nicht so, also ich habe es ja schon öfter mal probiert, aber ich kann das einfach nicht. Wie weit bist du denn schon rangegangen? Du hast, ja, du hast mir gerade gesagt, dass du nicht mal seinen Penis irrigiert gesehen hast, nackt. Ja, weil ich da ja auch nicht dran möchte, irgendwie. Ja, ja, aber das sagt mir ja, dass du also auch noch nicht so ganz viel versucht hast. Ja, nicht so richtig, aber, also, was heißt versucht? Ich versuche immer halt, meine Hand weiter nach unten gleiten zu lassen, aber dann denke ich immer, ne, geht nicht, sondern, ja, halt schnell wieder weg. Also ich glaube, bevor man so richtig endgültig sagen kann, das mag ich nicht und das finde ich eklig, muss man das auch erstmal richtig ausprobiert haben. Ne? Im Moment ist das ja alles noch so ein bisschen so Vorstellung bei dir. Und das ist manchmal Millimeterarbeit, dass man sich da herantraut. Ja, das ist wirklich so. Hm. Und dazu würde ich dir raten, dass du sagst, auch dass du dich bemühst, auch wenn es dir im ersten Moment nicht so ganz toll erscheint, doch mal so ein bisschen näher an ihn ranzugehen. Ja, ich glaube, bevor ich das irgendwie machen würde, dann würde ich doch schon eher mit ihm schlafen, obwohl ich das eigentlich auch nicht will. Ja, ich finde eigentlich das andere viel besser. Dass du auch ein gutes Verhältnis zu seinem Körper im Ganzen bekommst. Und dann ist es, glaube ich, viel schöner, wenn man miteinander schläft. Dann kann man, weil kann Frau das auch viel besser genießen. Mhm. Hast du irgendwann mal schlechte Erfahrungen mit Jungs, mit Männern gemacht, dass du da so vor zurückschreckst? Also, was heißt jetzt schlechte Erfahrungen mit meinem Vater vielleicht? Also nicht jetzt direkt, ich kenne meinen Vater nicht, ich habe ihn jetzt vor kurzem, letzten Sommer kennengelernt, aber meine Mutter hat ziemlich viel mit ihm mitgemacht, weil er hat sie geschlagen. Mhm. Ja, mein Stiefvater, mit dem komme ich absolut nicht klar, aber ja. Aber es gab nie in deiner Kindheit irgendetwas, dass dich jemand sexuell belästigt hat oder nein. Das nicht, dass du daher so eine Abwehrhaltung hast, das ist es nicht. Nein. Also, nochmal Anna, Millimeterarbeit, so ein bisschen rantasten. Und vielleicht platzt der Knoten dann ja auch auf. Und es ist ja schon so viel passiert, ne? Was du mir erzählst. Er befriedigt dich, du hast einen Orgasmus dabei, du findest ihn sehr erotisch, deinen Freund, sonst am Körper. Und du bist erregt, wenn ihr zusammen seid. Das sind doch alles schon mal gute Voraussetzungen, vielleicht den letzten Schritt dann auch noch zu schaffen. Ja, mal gucken. Auch wenn du große Angst davor hast. Und vor allen Dingen, ich würde mich an deiner Stelle alle auch nicht so sehr unter Druck setzen. Ich meine, 8 Monate ist auch noch nicht so eine lange Zeit. Und es ist ja nicht so, dass noch gar nichts läuft zwischen euch beiden. Ihr macht ja schon viel miteinander. Setzt er dich denn da so ein bisschen unter Druck? Hast du den Eindruck oder lässt er da dir freie Hand? Doch, also er will schon ziemlich gerne. Also er will nicht unbedingt, dass ich ihn befriedige, sondern er will halt gleich, also mit mir schlafen. Mit dir schlafen. Mhm. Und also gibt das auch schon Spannungen zwischen euch, wenn er so merkt, dass du da so eher abweisend reagierst? Ja, also wenn er versucht weiterzugehen, irgendwie dann drehe ich mich schon, also dann gehe ich schon weg oder bin halt auch ein bisschen sauer, weil er eigentlich ganz genau weiß, weil ich ihm auch oft sage, dass ich das halt noch nicht will. Mhm. Er versucht es aber immer wieder und ja, dann werde ich schon manchmal sauer. Mhm. Also das ist immer so ein Seiltanz auch. Natürlich solltest du dich nicht unter Druck setzen lassen, aber andererseits solltest du auch ein bisschen was tun. Und du darfst nicht so verharren in dieser Haltung, in der du jetzt im Moment noch bist. Vielleicht ist das irgendwann alles ganz anders und du sagst, Mensch, damals habe ich mich so gescheut, heute genieße ich das alles und finde es ganz toll. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Also ein bisschen vorsichtig ran und dann bin ich ganz optimistisch, Anna, dass es klappt. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Martin, 35 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Martin. Um was geht's bei dir und um welchen Schritt? Es geht bei mir um den Schritt in die Zahnarztpraxis, so. Der ich mich wahnsinnig fürchte. Du hast eine Zahnarztphobie. Eine Zahnarztphobie. Mensch, ja. Das kann ich nie verstehen. Ja. Ich gehe immer sehr gern zu meinem Zahnarzt. Das kann ich wiederum nicht verstehen. Wie lange warst du nicht beim Zahnarzt? Jetzt halte ich fest, Domian, ich war 7 Jahre nicht beim Zahnarzt. 7 Jahre, ich möchte gar nicht in deinen Mund gucken. Der sieht wiederum sehr gepflegt aus der Angst heraus, die ich vom Zahnarzt habe. Ach, das heißt, du pflegst deine Zähne schon sehr? Ich pflege die also sehr intensiv eben, damit ich also möglichst wenig zum Zahnarzt muss. Das ist mir jetzt auch 7 Jahre lang gelungen. Ja. Also schmerzfrei eben die 7 Jahre ins Land gehen zu lassen. Ja. Nur jetzt nach 7 Jahren hat sich dann jetzt dann doch ein Zahn gemeldet, der also nach und nach schmerzhaft mit Schmerzen ankündigt. Ja, das heißt, also es muss jetzt passieren bald. Es scheint sehr dringend zu sein, weil die Schmerzen, die werden also doch schon immer schlimmer. Siehst du an dem Zahn etwas? Hat der Karies von, kann man das von außen sehen oder ist es? Ja, also meine Freundin, die hat da schon mal reingeguckt. Die hat also in ihrer Praktikumszeit ein Praktikum bei einem Zahnarzt gemacht und von daher hat die da also da ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und was sagt sie? Die hat da, die kann das vielleicht selber erzählen, wenn sie möchte. Nee, kannst du erzählen. Nee, gut, okay, ja, sie sagte ja, da wäre wohl ein bisschen was zu sehen. Ja, aber also, sind, ja? Es ist, es muss wahrscheinlich irgendwie plombiert werden oder vielleicht muss der Zahn gezogen werden, was ich nicht glaube. Ja, eben, da habe ich eben Angst vor, dass er gezogen werden muss. Vor 7 Jahren das letzte Mal, hast du denn irgendwie so richtig schlimme Erinnerungen an den Zahnarzt, Horrorgeschichten? Ja, das liegt eben an der Kindheit begründet. Also meine Patentante, die ist Zahnärztin gewesen und von daher und die wurde sich natürlich dann immer mir in den Mund reinzuschauen und da ich also auch Süßigkeit nicht so ganz abgeneigt war, ja. Ist natürlich auch Karies natürlich ein guter Freund gewesen. Und die Patentante hat dich malträtiert? Sie hat mich insofern malträtiert, dass ich also sehr schmerzhafte Behandlung über mich ergehen lassen musste. Sprich, es wurde auch an Zahn gezogen und ich hatte danach Höllenschmerzen. Ja, das ist jetzt die Geschichte der Kindheit gewesen. Ja. Ich vermute mal, dass du nicht bis vor 7 Jahren deine Patentante als Zahnärztin hattest. Nee, die lebt auch inzwischen nicht mehr. Ja. Waren denn die Zahnärzte danach, bei denen du warst, auch noch so hart drauf? Oder hast du auch mal eine Erfahrung gemacht, die ganz okay war? Ja, die waren insofern schon ganz okay, dass sie... Also ich bin nicht aufgegangen. Ich bin also vor 7 Jahren jetzt gewesen und auch nochmal vorher 7 Jahre jetzt ins Land gegangen. Ja. Und da der Zahnarzt also ein Familienzahnarzt war, wurde schon ein gewisser Druck auf mich ausgeübt, insofern, dass also da eine Überredungskunst seitens meines damaligen Zahnarzt. War es denn sehr schlimm bei dem? Er hat sich Mühe gegeben. Das heißt, es war nicht so schlimm. Er hat sich insofern Mühe gegeben, also möglichst schmerzfrei mich zu behandeln, aber ganz gelungen ist es eben nicht. Es musste mir ein weißer Zahn gezogen werden, auch vor 7 Jahren, und ich hatte danach noch so Schmerzen, dass ich also noch zu meiner Nachbarin gegangen bin. Ja. Und das Ziehen eines weißer Zahns ist auch eine üble Sache, das kenne ich auch, und das ist auch unter Umständen verbunden mit Schmerzen, obwohl man das auch relativ schmerzfrei schon gestalten kann, zumindest die Aktion des Ziehens, das kann man ja alles betäuben, hinterher ist es vielleicht ein bisschen unangenehm. So, jetzt musst du zum Zahnarzt. Mhm. Hast du denn jemanden jetzt schon so dir ausgeguckt, wo du hingehen möchtest? Also ich habe hier schon im Bekanntenkreis nachgefragt und mir wurden da schon einige Zahnärzte jetzt in meiner Stadt empfohlen. Mhm. Die also, wie gesagt haben, bei mir geht es also im Wesentlichen darum, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon näher darauf eingegangen bin, es geht mir hauptsächlich um die Spritze. Mhm. Das erste ist die Spritze, die also, da steht die Angst im Vordergrund Ich weiß von ausführlichen Gesprächen mit meinem Zahnarzt über dieses Thema, dass es überall in den, zumindest in größeren Städten, ich weiß nicht, ob es flächendeckend in Deutschland so ist, dass es Zahnärzte gibt, die wirklich spezialisiert sind auf Phobie-Patienten. Mhm. Und ich würde dir raten, erstmal dich ans Telefon zu setzen und die Zahnärzte abzutelefonieren, die eventuell in Frage kommen für dich, und gleich zu fragen, ob der Arzt damit was am Hut hat und ob er darauf eingehen kann. Und es gibt so schonende Verfahren mittlerweile, dass ich glaube, die Leute, die am meisten Angst haben, überhaupt gar keine Sorge haben müssen vor einer solchen Behandlung. Also ich habe jetzt vor ein paar Jahre ist das ja, im Stern-TV gesehen, da ging es um Carisolf und dass man also da bei diesem Behandlungsverfahren... Um was ging es da? Um Carisolf, also ein Behandlungsverfahren um diese Füllung, diese Behandlung eben so schonend vonstatten gehen kann, dass man also keine Spritzen mehr braucht. Und ich habe ja gerade einen Hinweis bekommen von meiner Regie. Ich bitte die Regie, mir das nochmal eben kurz hier einzublenden. Man kann sich also im Internet auch schlau machen unter www.zahnarztangst.de. Und da gibt es wohl offensichtlich viele interessante Adressen von Zahnärzten, die sich eben, wie gesagt, darauf spezialisiert haben. www.zahnarztangst.de. Und dann machst du diesen Schritt und ich bin sicher, hinterher wirst du sagen, Mensch, das ist doch ein Kinderspiel gewesen. Weil ich wende mich jetzt deswegen an dir. Du hast es vor 2 Jahren schon mal einem anderen Thema geholfen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich bin der gewesen, der also mit 2 Metern 70 Kilo gewogen hat und essen konnte und nicht dicker wurde. Das hat sich mittlerweile zum Positiven verändert. Na perfekt. Ich erinnere mich wirklich daran. Es ist aber eine Weile her schon. Mehrere Jahre schon, ja. Also ich hoffe, dass es diesmal auch wieder gut klappt. Ich hoffe, deswegen habe ich jetzt angerufen, weil verliere ich ja hier die Angst vor dem Zahnarzt. Ich hoffe sehr und drück dir die Daumen. Alles klar. Tschüss. Ich danke mich, ne? Tschüss, Martin. Okay, schönen Abend noch. Jo. Jens, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Jens. Ja, also... Welche Angst hast du vor welchem Schritt? Also im Gegensatz zum René habe ich ein kleines Problem und dem wollte ich auch mal sagen, also da habe ich bösen Respekt vor, so dann damit in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn ihm auch noch gedroht wird. Ach, du sprichst über René, das hatte ich gerade nicht verstanden, ja. Mhm. Genau. Ja. Okay, mein Problem ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem für mich ziemlich schwerwiegend. Und zwar hat meine Freundin mir vor knapp 3 Monaten, also kurz vor der Geburt unseres Kindes, erörtert, dass sie doch nächsten Sommer, wenn sie mit der Schule fertig ist, in Spanien studieren möchte. Mhm. Und zwar Das Kind ist jetzt da? Das Kind ist jetzt da. Das Kind ist jetzt 3 Monate. Und sie will nächstes Jahr nach Spanien? Sie will nächstes Jahr nach Spanien, richtig. Für wie lange? Erstmal für das Studium, das heißt 3 Jahre. Für 3 Jahre? Wenn alles normal läuft. Und sie sagt aber auch ganz klar, das heißt aber nicht, dass dann nach den 3 Jahren Schluss ist. Vielleicht bleiben wir dann noch länger und du machst dich da ein ganz schönes Leben oder stellst dich ein schönes Leben vor. Und was soll mit dem Kind währenddessen passieren? Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Eben. Wenn ich sie darauf anspreche, Will sie das Kind mitnehmen? Ja, klar. Sicher. Naja, so natürlich ist es nicht. Ich hätte sagen können, das bleibt hier bei der Oma oder sowas. Nee, das ist schon klar. Oh, das bleibt bei dir. Nee, ich soll ja auch mit. Das ist ja alles klar für sie. Also wir gehen ja zu dritt, sagt sie ja. Sagt sie, aber für dich ist das gar nicht klar, dass du gehst. Genau, für mich ist das nicht so klar. Was machst du denn beruflich? Ich bin Krankenpfleger. Du bist Krankenpfleger. Und möchtest gar nicht aus Deutschland weg und aus deiner Umgebung heraus? Ja, aus meiner Umgebung bin ich heraus. Das Problem ist nur, meine Mutter ist früh gestorben und... Mhm. Mein Vater ist auch nicht mehr der Fitteste, meine Schwester hat jetzt ein Kind gekriegt, also ist ja schon ein bisschen älter als Unlass. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen Draht zu meinen Eltern, auch als zu meinem Vater halten und zu meiner Schwester. Mhm. Und ich habe immer halt, wenn ich nach Spanien gehe, bricht das alles weg, meinst du? Ja, denke ich. Ja. Ich finde das ein bisschen seltsam, dass man in so einer Partnerschaft das alleine entscheidet. Und vor allen Dingen, wenn da noch ein Kind da ist. Ja, genau. Ich finde, dass man das immer in Absprache mit dem anderen entscheiden sollte. Und wie stellt sie sich das denn vor? Sagst du kündigst hier deinen Job und suchst dir dann als Krankenpfleger in Spanien einen Job. Ja, egal. Also sie redet ja mit mir drüber und sie sagt ja auch, sie will ja auch, dass ich das, sie will ja auch nicht, wenn ich das nicht will. Aber im Prinzip... hört sich das für mich immer so an, so, ja, sie möchte das so gerne und das wäre eigentlich schon klar und wenn die das möchte, möchte ich das eigentlich auch wollen. Also fühlst du dich da sehr unter Druck gesetzt? Ja, im Prinzip habe ich ja nichts dagegen, nach Spanien zu gehen. Ich meine, wer hat da nicht Bock drauf, in Spanien zu arbeiten? Ja gut, aber irgendwie willst du es ja nicht. Irgendwie will ich halt nicht den Kontakt verlieren und vor allem mache ich mir Sorgen um das Kind. Mhm. Wenn die sagt zwar, sie stimmt. Warum machst du dir Sorgen? Also wenn du mitgehen würdest, ja. Wäre das ja okay, wenn ihr dann zu dritt in Spanien leben würdet. Ja, okay, aber wie wird das machen, wenn ich arbeite und sie studiert? Wer soll sich um das Kind kümmern? Mhm. Was will sie eigentlich studieren in Spanien? Tourismus will sie studieren. Ach so. Das gibt es in Deutschland nicht. Ah ja. Ja, also das ist ein Ding, wo ihr wirklich, finde ich, sehr ernsthaft drüber reden müsst. Und du auch sehr ernsthaft deine Meinung... haben wir schon nächtelang getan. Aber sehr ernsthaft, dass sie einfach auch merkt, wie gewichtig das ist, dass sie dir nicht einfach so ihr Lebenskonzept aufzwingen kann. Ja. Und da muss irgendein Mittel gefunden werden, irgendein Kompromiss, den ich jetzt aus dem Hut auch nicht zaubern kann. Aber ich würde an dich nur wirklich rum auch so zu dir sagen... das nicht mitzumachen, wenn du das nicht möchtest. Vor allen Dingen, wenn du auch die familiären Verbindungen weiter aufrechterhalten möchtest. Genau. Dann muss die junge Dame halt auch Konzession machen und pendeln oder ich weiß nicht, irgendwas. Ja. Jetzt leider die Sendung vorbei, Jens. Aber okay. So grob habe ich dir noch gesagt, was meine Meinung dazu ist. Ja. Alles Gute für euch, drei. Okay. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sind wir auch wieder da. Morgen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und um 1 sind wir dann hier im Radio bei 1 Live und ich hoffe auch pünktlich morgen im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.